WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir melden uns live heute natürlich auch. Und es ist eine freie Themennacht. Gerne könnt ihr anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Gestern hatten wir den Reformationstag. Und ich frage einfach mal so in die Runde, wer von euch weiß eigentlich nicht, was es damit auf sich hat und was da eigentlich gefeiert wird und was da begangen wird. Würde mich interessieren, was ihr dazu denkt, überhaupt über diesen Feiertag, oder es ist ja kein richtiger Feiertag, aber ein großer Gedenktag, der 31. Oktober. Wer von euch weiß nicht so richtig, was da los ist? Was glaubt ihr, warum der Reformationstag heißt? 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht ist der Max. Der Max ist 18. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Max. Hörst du mich? Ja, sehr gut. Ja. Deswegen rufst du an? Soll ich jetzt mit meinem Thema anfangen oder sollen wir erst mal über den Reformationstag reden? Weil Sie hatten gerade gesagt, wer reden möchte, kann auch darüber reden. Sonst hätte ich jetzt was auch noch dazu gesagt. Ja, wenn du gerne dazu was sagen möchtest, dann... Also, gar nicht. Ich dachte nur, Sie wollten sich vielleicht deswegen jetzt noch eben drüber unterhalten, denn... Aber müssen wir nicht. Wir können auch über dein Thema zuerst reden. Ja, also, ich habe quasi ein gesundheitliches Problem, was dadurch auch mein soziales Umfeld bzw. mein gesamtes Leben beeinträchtigt. Mhm. Also ich habe das, was man umgangssprachlich als Sonnenallergie bezeichnet. Also eigentlich ist es nicht wirklich eine Allergie, aber es wird halt so immer genannt. Mhm. Und ja, dadurch ist das so stark ausgeprägt, dass ich manchmal, also was ist manchmal immer, das Haus eigentlich gar nicht verlassen kann tagsüber, also wenn die Sonne draußen scheint. Mhm. Und dadurch ich eigentlich gar keine sozialen Kontakte nach außen in pflege und ja. Kannst du nur nicht aus dem Haus gehen, wenn die Sonne scheint, oder kannst du auch nicht gehen, wenn es bewölkt ist? Also ja, das Problem ist, dass es ja eigentlich nicht um die Sonnenstrahlen geht, sondern eher um die UV-Strahlen, und die sind eigentlich immer da, auch wenn die Sonne da ist. Mhm. Also sobald es hell draußen ist, sage ich mal, kann ich eigentlich gar nicht mehr rausgehen. Was passiert denn mit deiner Haut, wenn du, sagen wir es jetzt mal in der krassen Variante, volle Kanne Sonnenstrahlen abbekommst? Also volle Kanne, wie Sie das jetzt sagen, das ist eigentlich ziemlich schlecht. Also 1-2 Minuten geht es, und nach 1-2 Minuten fängt es so an, dass meine Haut überall da, wo sie halt mit der Sonne in Kontakt gekommen ist, so kleine rote Pusteln auftauchen, ähnlich wie mein Arzt so nicht sagen, Mückenstiche. Mhm. Und ja, nach so kurzer Zeit schon? Ja, also nach 1-2 Minütchen fängt das immer sofort an. Ja. Und je nachdem, wie lange ich halt in der Sonne bin, wenn ich dann nicht rausgehe, sondern halt länger in der Sonne stehen bleibe, werden die halt größer, fangen an zu jucken und tun weh. Und manchmal, wenn ich so ungefähr 10 Minuten oder 15 Minuten stehe, könnte es sein, dass ich einen Schock bekomme, dann werde ich ohnmächtig und muss ins Krankenhaus. Das ist vor 2 Jahren passiert. Mhm. Dann, ja, war ich im Krankenhaus, musste dann in den Tropf, und dann ging das danach auch wieder. Mhm. Da habe ich ein Mittel bekommen. Und wenn ich also nicht so lange drin, dass ich einen Schock bekomme, sondern halt nur diese Pusteln beziehungsweise diese kleinen Hautirritationen und dann wieder aus der Sonne rausgehe und dann wieder nach drinnen gehe, sage ich mal, geht das nach ein paar Stunden auch wieder weg. Mhm. Wie lange hast du diese Erkrankung schon, Max? Du bist 18 Jahre jetzt alt. Wie lange hast du es? Also das fing ungefähr an, als ich 13 Jahre alt war. Also jetzt die letzten 5 Jahre lebe ich damit. Das ist ja wirklich enorm einschränkend, wie du es am Anfang gerade auch gesagt hast. Heißt das im Klartext, dass du bei Licht, bei Tageslicht überhaupt nicht rausgehst? Also es gibt eine Möglichkeit, Entschuldigung, dann müsste ich mit einem Arzt eine Therapie machen, wo meine Haut für 3-4 Stündchen erst einmal an UV-Strahlung gewöhnt wird, wodurch ich dann einen Tag ungefähr draußen sein könnte. Hm. Das, oder also wenn man es jetzt so ausdrücken möchte, eigentlich schon, ja. Das heißt, du bist immer tagsüber in der Wohnung? Ja, also. Wie sieht dein Zimmer, welche Helligkeit darf dein Zimmer haben? Also eigentlich ist es hier immer dunkel. Also ich habe extra so Lampen, das halt aussieht als selbst Tageslicht, aber das ohne UV-Licht ist, sodass ich da wenigstens nicht im Dunkeln sitzen muss. Mhm. Aber Tageslicht bzw. Fensterrollläden und sowas ist eigentlich immer geschlossen. Ich sitze hier in einem Studio, das ist auch ein Radio, aber auch ein Fernsehstudio und habe hier starke Beleuchtung. Ja. Würdest du das aushalten, in so einer starken Beleuchtung zu sitzen? Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was das für eine Technik ist, ob das jetzt so eine spezielle UV-Lampentechnik ist oder nicht. Das müsste ich mit meinem Hautarzt abklären. Aber es geht immer nur darum, wenn UV-Strahlen in den Lichtquellen. Ja, genau. Okay, das wird hier nicht sein. Das ist zwar hell hier, aber es sind keine UV-Strahlen in den Lichtquellen. Ja. Wenn du das seit deinem 13. Lebensjahr hast, kannst du überhaupt zur Schule, konntest du zur Schule gehen weiter? Also bis zu meinem 13. Lebensjahr war ich auf dem Gymnasium. Also bis dahin war eigentlich noch alles klar. Da hatte ich auch vorher irgendwie nie Probleme gehabt, aber mein Arzt hat mir jetzt auch so erklärt, dass es eigentlich jeder Person passieren kann, dass es einfach auftaucht, weil die eigentlichen Ursachen dafür sind nicht wirklich bekannt. Und seitdem ich halt diese Krankheit habe, haben meine Eltern halt mich von der Schule genommen und ich bekomme, wie soll man sagen, so eine Art Privatunterricht von meinem Onkel, der selbst Deutsch- und Englischlehrer ist, der unterrichtet mich dann zu Hause. Hast du denn auf diese Weise einen Schulabschluss machen können? Also, ich habe halt dieses, was man auf dem Gymnasium normalerweise in der 10. Klasse schreiben würde, das ist halt diese Prüfung, womit man quasi den Realschulabschluss bekommt. Den habe ich auch geschrieben. Das wurde wohl von meinen Eltern bzw. von meinem Onkel mit diesen Ministerien abgeklärt, dass das alles klar geht. Doch wie das jetzt weitergeht, ob ich nur bei diesem einen Lehrer wirklich mein Abitur machen kann, das weiß ich ehrlich gesagt genau nicht. Wie oft bekommst du Besuch von Gleichaltrigen, von Freunden? Ja, seitdem ich nicht mehr zur Schule gehe und auch eigentlich gar nicht mehr rausgehe, der Kontakt, also in den ersten 2 Jahren war das glaube ich ungefähr noch so, da ging das noch, da kamen die dann öfters mal zu Besuch, aber seitdem eigentlich gar nicht mehr. Das heißt, du lebst im Hause oder in der Wohnung deiner Eltern? Hast du Geschwister? Im Haus. Hast du Geschwister? Nein. Und bist eigentlich ziemlich einsam, stelle ich mir das vor. Ja, ich habe ja meine Eltern, meinen Lehrer. Okay. Und nun könntest du dich ja abends durchaus raustrauen und mal in den Café gehen, in die Kneipe, wenn es dunkel ist? Theoretisch schon. Nur ich gehe auch ehrlich gesagt nicht so gern nach draußen mehr. Wahrscheinlich auch, weil du ein bisschen Angst so vor Kontakten hast, weil du das gar nicht mehr trainiert hast und gewöhnt bist. Also das. Oder warum? Warum gehst du nicht gerne raus? Ich denke, Sie haben da schon den Kern der Sache erfasst. Dadurch, dass ich halt die letzten 5 Jahre hier nur zu Hause gesessen habe und eigentlich quasi doch, also Kontakt hatte ich schon. Ich habe ja, ich kann ja nicht wirklich den ganzen Tag hier nur Luft rumsetzen, bin ich halt viel im Internet unterwegs und habe da halt quasi Kontakt, aber nicht so wirklich konkreten Kontakt, dass ich über mehrere Jahre hinweg mit Leuten befreundet bin und nur immer so 3-4 Tage ungefähr und dann sind es halt immer wieder andere und ja, das ist halt auch nicht so gut. Das heißt, was machst du den ganzen Tag, wenn du nicht gerade für deine Schule, für deinen Onkel lernst, was machst du? Tagsüber müssen meine Eltern ja arbeiten. Da bin ich, wenn mein Onkel bzw. mein Lehrer geht, bin ich dann erstmal alleine. Und ja, dann sitze ich hier, schaue viele Filme oder halt spiele am Computer etwas. Und so vergehen die Tage. Ja, und dann, vielleicht schlafe ich auch. Ich habe auch dadurch, dass ich eigentlich quasi keinen wirklichen Tag-Nacht-Rhythmus habe, weil ich ja eh nicht rausgehen kann, schlafe ich eigentlich immer dann, wenn ich müde bin und nicht wirklich so wie ja klar ich verstehe Rhythmus ist. Ja. du bist 18 Jahre alt, das ist schon die Zeit, wo die ersten sich natürlich schon eine ganze Weile schon sich mal verliebt haben. Ja. Wie ist das mit diesem Thema bei dir? Ja, also ich hatte noch keine Freundin bis jetzt. Weil das eigentlich gar nicht funktioniert, ne? Ja, das. Mhm. Max, wie ist das jetzt geplant? Wie soll das weitergehen? Ja, das ist auch ein großes Problem, denn ich habe ja mich lange Zeit damit gar nicht beschäftigt, weil ich immer nur so in den Tag bzw. in die Nacht reingelebt habe. Mhm. Und deswegen rufe ich jetzt auch eigentlich an, weil ich mir zurzeit, so in den letzten Monaten, da besonders viele Sorgen drüber gemacht habe. Weil ich mich jetzt auch frage, was, wenn ich jetzt halt das mit dem Abitur geregelt kriegen sollte, wenn ich jetzt habe, was soll ich denn dann machen? Mhm. Gut, wenn du nicht in eine Universität gehen kannst, und das kannst du ja wahrscheinlich nicht, wäre natürlich die Möglichkeit eines Fernstudiums, wo du von zu Hause aus alles machen kannst. Das könnte man sicher regeln, aber wichtig finde ich bei dir auch, dass du unter Menschen kommst, dass du soziale Kontakte wieder aufbaust. Sonst vereinsamt man wirklich sehr und vergisst beinahe, wie das geht, sich mit Menschen auseinanderzusetzen. Nochmal eine Frage zu der Krankheit. Man kann das nicht therapieren. Also es ist halt so, dass die Krankheit, die ich habe, das eine spezielle, wie soll ich sagen, eine spezielle Art dieser umgangssprachlich genannten Sonnenallergie, die ist sehr selten. Mhm. Und man weiß also wirklich nicht die Ursachen. Man kann halt nur diese Krankheit immer wieder weiter eindämmen, beziehungsweise halt durch diese Lichttherapie. Mhm. Oder halt ist es so, dass ich auch einmal im Monat mit den verdunkelten Autoscheiben zum Krankenhaus gefahren werden muss, wo ich dann eine, ich weiß nicht, Blutwäsche, nennt man das, wo ich dann halt versucht, also wo der Arzt dann versucht, dadurch diese Stoffe, die allergisch auf die Sonne reagieren, halt aus dem Blut rauszuwaschen. Mhm. Dadurch ist halt so, dass, dadurch geht es mir halt besser, aber es ist halt nicht so, dass die Krankheit geheilt werden kann, sondern die wird halt nur... Aber du bist in permanenter ärztlicher Kontrolle und Behandlung. Ja, genau. Hast du dich im Internet, du bist ja jetzt wahrscheinlich sehr versiert und viel unterwegs, hast du mal geguckt und gegoogelt und geforscht, ob es andere Menschen gibt, vielleicht auch jüngere Menschen, die genau die Krankheit haben, die du hast? Ja, also generell ist das mit der Sonnenallergie gar nicht so, sag ich mal, unselten. Mhm. Nur halt ist es so, dass viele nur eine sehr, sehr abgeschwächte Form haben quasi und nicht das, was ich habe, ist halt wirklich das Nonplusultra, das Schlimmste. Verstehe. Worauf ich hinaus will, ist, hast du versucht, Kontakte zu knüpfen mit anderen Leuten, die es so schlimm haben wie du? Warum nicht? Am Telefon könnte man doch zum Beispiel erstmal ins Gespräch kommen. Ja, ich muss jetzt gestehen, dass ich da wirklich keine Telefonnummer oder so gefunden habe. Ist ja nicht so, dass irgendwo Leute wieder sagen, hier, ich habe das und das, ruf mich doch mal an, wenn du das selber hast oder so. Als wäre nie, wenn wer auf sowas reagiert oder so. Max, das wäre das, was ich dir anbieten könnte. Ja. Ich könnte dir anbieten, wenn uns heute Nacht jemand zuschaut, zuhört, der in ähnlicher Weise betroffen ist wie du, vielleicht sogar noch in deinem Alter ist oder unwesentlich älter, dass der sich bei uns hier meldet und wir würden den Kontakt zu dir herstellen, sodass ihr ins Gespräch kommt. Ja, also... Das wäre doch schon mal ein Anfang, dass du mit Menschen sprichst. Ja, Gespräch, ich weiß nicht. Ich würde jetzt mal sagen, okay. Mhm. Denn ja, das, wenn ich jetzt so mehr oder weniger darüber nachdenke, wäre es jetzt eigentlich ziemlich, soll ich sagen... Ich würde nicht sagen verlockend, aber das, ich weiß nicht. Vielleicht wäre es auch mal ganz interessant, mit anderen Leuten zu reden, Man kann es aber ausprobieren. Ja, genau. Ne? Wir sagen es mal einfach so. Also wenn sich jemand angesprochen fühlt, bitte meldet euch bei uns unter domian@wdr.de. Wir stellen den Kontakt zu Max her und Max kann dann entscheiden und die andere Person natürlich auch, ob das funktioniert. Lieber Max, das kann ich dir anbieten. Ich kann dir, natürlich, sonst können wir dir medizinisch nichts anbieten. Ich kann dir auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, die im Hintergrund arbeitet. Ich weiß jetzt nicht. Ich hatte mit meinen Eltern auch schon mal darüber gesprochen vor ein, zwei Wochen. Ja. Ja, die meinen eigentlich auch, dass das wohl das Beste wäre, wenn ich mal so einen Termin mache, dass sie einen hierhin Mädchen. Da schlage ich einfach mal vor, unterhalte ich mal mit der Heike, die ist heute Nacht hier, völlig unverbindlich. Und dann kannst du immer noch entscheiden, was daraus wird. Sollen wir es so machen? Ja, ich weiß nicht, ich muss ehrlich sagen, meine Eltern wissen gerade gar nicht, dass ich jetzt mit ihnen telefoniere und ja. Na gut, du kannst ja mal. Wir melden uns gleich nochmal bei dir und dann können wir das ja abklären, wie wir das machen. Okay? Achso, alles klar. Lieber Max, ich wünsche dir von Herzen alles Gute und wünsche dir, dass sich das doch irgendwie findet, dass es weniger wird und du ein normales Leben führen kannst. Alles Gute. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Achso, ja, ich wollte noch sagen, es gibt ja eine kleine Möglichkeit, dass die Krankheit auch von alleine wieder geht. Da besteht die Möglichkeit. Da hoffe ich eigentlich schon seit Jahren drauf. Drück ich dir die Daumen, dass das so sein wird. Dankeschön. Lieber Max, du legst auf, wir melden uns. Ja. Tschüss, ciao. Dankeschön, tschüss. So. 0800 220 50 50 und hier ist der Bernd. Der Bernd ist 60. Guten Morgen, Bernd. Guten Morgen, Domian. Hallo, Bernd. Zuallererst muss ich mal ein Riesenkompliment loswerden. Ich gucke eure Sendung schon sehr lange und ich finde es großartig, wie ihr den Menschen helfen tut. Dankeschön, sehr nett von dir. Vielen Dank. Als allererstes. Mhm. Jetzt zu meinem Thema. Mein Thema ist das unsägliche Hartz IV, auch bekannt unter ALG II. Mhm. Leider Gottes bin ich jetzt seit Mai Bezieher dieses Geldes. Und es wird uns ja in manchen Talksendungen immer erzählt und es gibt ja auch Politiker, die dann so erzählen, man kann da ganz toll von leben und den Leuten wird es immer noch zu gut gehen. Ich vorschlagen würde, die Politiker, die das sagen, die sollten mal ein Jahr selbst von Hartz IV leben. Richtig. Dann würden die wahrscheinlich ganz anders sprechen. Weil ich habe jetzt aktuell das Problem, ich habe unter anderem hier eben seit 16 und 17 Jahren zwei Katzen. Die eine Katze ist nun eben halt, wie das im Alter eben so ist, nicht nur bei Menschen, eben ein bisschen kränklicher. Das heißt, sie braucht Spezialfutter, sie braucht Medikamente jeden Tag, weil sie dreifach erhöhte Schilddrüsenwerte hat, die alles andere nachziehen. Und da beginnt natürlich das Problem. Das kostet natürlich erheblich Geld. Da fragt aber keiner nach, wie man das macht. Ja, wie viel kostet denn das so ungefähr im Monat? 40 bis 60 Euro. Okay, gut, das ist eine Stange Geld. Das ist eine Stange Geld. So, und ich weiß, jeder wird mir da recht geben, jeder, der einen Hund oder einen Wellensittig oder auch eine Katze hat, das schmeißt man nicht im Müll, wenn das Tier krank ist. Mhm. Das geht überhaupt nicht, sowas. Mhm. Und ganz nebenbei gesagt, ist es auch noch strafbar, weil es Tierquälerei ist und was nicht alles. Da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Aber es ist verdammt schwierig und immer wieder ein Drahtseilakt, das zu bewerkstelligen. Mhm. Und es gibt dazu natürlich keinerlei Zuschüsse. Nein, überhaupt nicht. Das interessiert keine Sau, auf Deutsch gesagt. Da steht der Staat auf dem Standpunkt, dass deine Privatsache, wenn du ein Tier haben willst, dann musst du das Tier doch entsorgen. Ja, genau. So denkt man. Ja. Was ich nicht weiß, gibt es so etwas wie eine Tafel für Menschen? Gibt es sowas mit Tiernahrung auch irgendwo? Ja, gibt es. Aber das kann ich alles nicht nutzen, weil mein Tierhirn eben halt krank ist und ein spezielles Futter braucht. Ach so, ich verstehe. Das ist das Problem, was ich habe. Mhm. Mit dem normalen Futter hätte ich die Probleme nicht. Mhm. Die kriegt also morgens und abends jeweils eine Tablette, damit die Schilddrüsenwerte im Rahmen bleiben. Mhm. Dann kriegt sie zusätzlich eine Tablette, damit ihr Stuhlgang und ihre Blase funktioniert. Mhm. Und dann kriegt sie Spezialfutter, damit die Blase funktioniert. Kann man sich mit so einem speziellen Fall nicht an ein Tierheim wenden, dass die dich ein wenig unterstützen? Hast du das schon mal versucht? Also ich habe einen sehr guten Tierarzt, aber Tierheim, gut, das ist natürlich nochmal ein Denkmodell, was ich vielleicht die Tierarzt nochmal fragen könnte. Das wäre noch eine Möglichkeit, habe ich offen gesagt noch gar nicht dran gedacht, weil die helfen mir eigentlich schon ganz gut. Mhm. Denn es sieht ja jeder ein, dass du das nicht alles bezahlen kannst und jeder Tierfreund wird sehen, dass man dem Tier die entsprechenden Medikamente zur Verfügung stellen muss. Ja, klar. Aber du sprichst natürlich ein Problem an, was wahrscheinlich viele Leute haben und die gar nicht so offen darüber sprechen wollen, weil man schämt sich ja auch, man spricht das ja nicht so gerne aus. Na, ich muss dazu sagen, ich habe einen kleinen, aber sehr guten Freundeskreis und die hält mir natürlich auch mal. Aber das geht ja noch weiter. Dann hast du die Möglichkeit, wie ich jetzt habe, endlich nach zigtausend Bewerbungen, wo die Firmen auch gar nicht drauf reagieren, du kriegst noch nicht mal eine Antwort, habe ich jetzt die Möglichkeit, anfangen zu arbeiten. Wenn du jetzt aber Hartz IV beziehst, das gibt es im Voraus bezahlt, dann hast du, wenn du mitten im Monat anfängst, fängst du an zu arbeiten und als Belohnung dafür, in Anführungszeichen, hast du gleich Schulden, weil du das Hartz-IV-Geld zurückbezahlen muss. Mhm. Weil das Jobcenter einfach sagt, du kriegst doppelt Geld. Dass du dann, wenn das erste Geld von deiner neuen Firma kommt, dass du dann ja deine Miete, Strom im Voraus bezahlen musst, da fragen die auch nicht nach. Mhm. Ich verstehe. Also, so, und das sind Sachen, wo mir auch jeder sagt, das ist verkehrt in Deutschland, das kann nicht sein. Das ist nicht gut organisiert. Und das ist ungerecht organisiert. Ja, das geht doch gar nicht. Wenn ich jetzt gerade bei einer Zeitarbeitsfirma, woanders kriegst du ja sowieso kaum noch was, dann fängst du an, also ich habe da Angebote gekriegt von 8,60 Euro bis 9 Euro, dann hast du dein Fahrgeld, dann hast du dies, dann hast du das. Und dann kommt das erste Gehalt, viele Firmen zahlen am 15., dann kommt das erste Gehalt. Du musst am 1. aber Miete bezahlen, du musst Strom bezahlen, du musst Telefon bezahlen und. Und wenn du dann noch 820 Euro Hartz IV zurückzahlen musst, wie soll das denn gehen? Ja. Das Einzige, was das Jobcenter dir dann gnädigerweise anbietet, das ist das ein sogenanntes Übergangsdarlehen, sogar noch zinslos, kann man auch noch Danke sagen. Aber wenn du anfängst zu arbeiten, du bist Probezeit und. Dann, die meisten Zeitarbeitsfirmen stellen saisonbedingt ein. Dann hast du meinetwegen, ich sage jetzt mal ein Beispiel, 20 Monate deine Rate so und so viel. Nach 10 Monaten bist du wieder draußen. Was machst du dann? Ich verstehe. Was hast du früher beruflich gemacht, Bernd? Ich bin gelehrter Einzelhandelskaufmann und habe zuletzt als Dublerfahrer gearbeitet. Ja. Und dort ist dann der Markt eben halt in China und so weiter dermaßen eingebrochen, dass die große Gesellschaft hier in unserer Stadt gesagt hat, wir setzen jetzt sehr, sehr viele Leute erstmal frei. Da sind also an die 400 Leute freigesetzt worden. Das heißt, du bist jetzt in dem Alter zum ersten Mal in deinem Leben arbeitslos geworden? Nein, ich war schon mal arbeitslos zwischendurch immer. Aber ich habe immer was gekriegt, weil ich mir auch immer den, auf Deutsch gesagt, den Arsch aufgerissen habe. Ja. Aber ich habe jetzt das erste Mal Hartz IV und das raut mir. Ich weiß überhaupt nicht, wie manche Leute damit zufrieden sein können. Mhm. Mir fällt die Decke auf den Kopf, weil du kannst wirklich nichts machen. Mhm. Ich habe meine Hobbys, die kosten auch ein bisschen Geld. Mhm. Die kann man auch nicht mehr so ausleben. Das ist auf Deutsch gesagt, das geht gar nicht. Du lebst alleine mit deinen... Ich lebe alleine, ja. Ja. Ich habe auch keine Partnerin, leider Gottes. Ich bin seit 20 Jahren alleine. Mhm. Meine Eltern sind vor letztes Jahr ist mein Vater gestorben, anderthalb Jahre davor die Mutter. Zu meinen Geschwistern habe ich keinen Kontakt mehr, weil da gab es auch Unstimmigkeiten. Ich bin der große schwarze Buhmann in der Familie. Das kommt alles dazu. Da schluckst du dann auch noch alles runter und machst es mit dir selber aus. Mensch Bernd, ich glaube, du sprichst ganz vielen Leuten aus der Seele. Und mich berührt das sehr, was du sagst. Weil ich, wie gesagt, glaube, dass viele Menschen so empfinden, aber die selbst kein Sprachrohr haben, dieses wirklich an die Öffentlichkeit zu bringen und vor allen Dingen in die politischen Gremien zu bringen, die die Entscheidungen fällen. Insofern bin ich froh, dass du dich gemeldet hast und das mal so formuliert hast. Ich hoffe nicht, dass das ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, aber immerhin ist es jetzt mal in der Öffentlichkeit so gesagt worden. Also ich denke mal, die Öffentlichkeit, so dumm können die Menschen hier in Deutschland auch nicht sein. Uns geht zwar immer noch gut, aber wenn du dir überlegst, wohin wir überall Geld hinballern und hinschicken, na, weißt du, Bernd, das ist so, dass die Leute, die kein Hartz IV bekommen, die meisten interessieren sich nicht dafür, für diese Probleme. Nein, und da wird dann immer gesagt, Hartz IV, die sind alle zu faul zum Arbeiten, das sind faule Tiere, das ist Quatsch. Ja, ja. Natürlich gibt es ein paar Leute, die absolut keine Lust haben zum Arbeiten. Mhm. Aber Leute, ganz im Ernst, die haben wir immer gehabt, die wird es in 50 Jahren geben. Ja. Aber auch die ganzen Statistiken, die lügen sich doch alle in der Tasche da oben. Du bist in der Bewerbungsmaßnahme eine Woche, schon bist du aus der Statistik raus. Mhm. Du machst ein Praktikum, schon bist du raus. Das zählen die gar nicht alles. Bernd, versuche das mit dem Tierheim. Vielleicht ist das noch eine Idee, dass dir da jemand hilft. Das werde ich auf jeden Fall machen. Ansonsten hoffe ich, dass du da irgendwie gut durchkommst und dass du es schaffst. Und ich wünsche dir einfach alles Gute. Und gut, dass du angerufen hast und das formuliert hier hast. Ja, vielleicht hat ja auch jemand mal von euren Zuhörern und Zuschauern einen Tipp, wie man das machen kann und so weiter und so fort. Ich habe jetzt vom Rechtsanwalt, den habe ich mir auch mal angerufen, da gibt es auch Foren im Internet. Wenn das Geld, das ist so eine Zuschussregelung, wenn die Firma am 30. bezahlt, dann musst du das zurückbezahlen. Ist das Geld einen Tag später drauf, musst du es nicht zurückbezahlen. Okay, diese Problematik haben jetzt die Leute verstanden, die das schon erlebt haben. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der da noch eine Idee hat oder wie man das legal vielleicht eleganter lösen kann. Bitte mailen an domian@wdr.de. Wir stellen den Kontakt zu dir her. Das wäre super. Sehr gerne, Bernd. Ich drücke die Daumen, dass was Gutes dabei rauskommt und wünsche dir alles Gute von Herzen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Jo, Wiederhören. Tschüss. So, meine Lieben. Morgen haben wir keine Sendung. Morgen ist ja Feiertag. Aber wir sind wieder übermorgen da, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und dann haben wir gleich Themennacht. Und das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt Blaulicht. Ich möchte sehr gerne mit Leuten reden, die bei Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdiensten arbeiten. Und ich frage euch, wie erlebt ihr euren Job? Was frustriert euch? Was habt ihr schon Schockierendes erlebt? Und ich möchte gerne auch mit der anderen Seite sprechen. Welche Erfahrung habt ihr mit Einsatzkräften, welcher Art auch immer, schon gemacht? Also Blaulicht heißt unser Thema. Und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, ihr Polizisten, ihr Feuerwehrleute, ihr Rettungsdienstler und so weiter, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft am Mittwoch vor der Sendung ab 0 Uhr an oder dann auch gerne noch während der Sendung. Blaulicht, unser Thema übermorgen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und es geht weiter mit Gabi und Gabi ist 65. Guten Morgen, Gabi. Guten Morgen, Domian. Liebe Gabi, guten Morgen. Ja. Was ist dein Thema? Ja, ich würde mich gerne dem vorigen Thema anschließen. Also mein Sohn hat Pflegestufe 3, er ist 39 Jahre. Warum? Was ist mit ihm los? Also er hat Poloneuropathie oder Poloneurotitis. Mhm. Er kann nicht mehr stehen, er kann nicht, also wie gesagt, er kann nicht mehr laufen, er kann kaum die Arme bewegen. Er verträgt auch kein Tageslicht, also er lebt praktisch im Dunkeln, genau wie der Herr. Wie der Max am Anfang. Genau, genau. Und das, die Problematik ist jetzt, oder seit 9 Jahren, er ist derartig aggressiv mir gegenüber. Ich mache alles falsch. Also ihr lebt zusammen in einer Wohnung? Nein, er hat eine behindertengerechte Wohnung bei mir in der Nähe, also 2 Minuten entfernt. Und da lebt er alleine? Er lebt alleine. Mhm. Und ich habe mir jetzt hier eine Seniorenwohnung besorgt. Hier in der Nähe, also 2 Minuten entfernt von ihm. Du hast ihm eine Seniorenwohnung besorgt? Ja, also die Reha damals im Blau am See, da hat der Chef hat mir gesagt, er wird in einer Woche entlassen, aber nur unter der Voraussetzung, dass ich eine Wohnung vorweisen kann. Er lebte damals im 4. Stock und das war ja dann nicht mehr möglich, dass er in die Treppen hochkommt oder wie auch immer. Mhm. Und da also, hatte ich eine Woche... Nur um es klarzustellen, er soll aus der Wohnung, in der er jetzt wohnt, in das Seniorenheim. Habe ich das richtig verstanden? Nein, da wohne ich. Ach, da wohnst du? Ach so. Und ich musste für meinen Sohn innerhalb einer Woche eine behindertengerechte Wohnung vorweisen. Ja, ja. Dass er nicht ins Pflegeheim kommt. Mhm. Also gesagt, getan, habe ich geschafft. So, und seitdem ist er derartig aggressiv. Er betitelt mich, Entschuldigung, dass ich das einfach so sage, als Schlampe und. Also er behandelt mich wie ein Stück Dreck. Wie lange hat er diese Erkrankung schon? 9 Jahre und seit 9 Jahren pflege ich ihn alleine. Was heißt pflegen? Was musst du alles machen? Also ich muss ihn morgens aus dem Bett holen, duschen, also alles, was dazu gehört, bekochen, die Wohnung reinigen, seine Wunden ja versorgen durch die Bettlegerei, hat er schon 3 Operationen am Po. Mhm. Also hat sich durchgelegen, wie man das so nennt? Genau, genau. Mhm. Und er lässt sich nicht an... Also ich darf ihn fast nichts machen. Also im Dunkeln sauber machen und. Und da kommt immer so alle drei Monate so eine Kontrolle. Wie im Dunkeln sauber machen, verstehe ich nicht. Ja, der verträgt kein Tageslicht, genau wie der andere Herr. Aber du könntest doch ein künstliches Licht anmachen. Nee, das verträgt er nicht. Das verträgt er auch nicht. Also er verträgt Tageslicht nicht und auch kein künstliches Licht. Nein, er kommt wieder raus. Ich kann ihn mit dem Rollstuhl nicht mehr rausfahren, weil er das eben alles nicht verträgt. Er ist sensorisch derartig gereizt. Wenn er laute Stimmen hört oder ich muss ganz, ganz leise sprechen, auf Socken, also bei ihm laufen. Mhm. Wie ist das denn in der Wohnung? Könntest du Kerzen anmachen bei ihm in der Wohnung? Um Gottes Willen, nein, gar nicht. Ja, aber also, dann bist du immer in einer stockfinsteren Wohnung? Ja. Ja, das geht ja gar nicht. Stockfenster kann. Ja, dann, also eine dämmerige Wohnung. Stockfenster. Ja, das ist eine Katastrophe. Das ist wirklich eine Katastrophe. Und ich möchte, ich mache ihm deine Schlafbrille dann immer auf, wenn ich was mache. Aber er lässt mich nicht. Er sagt, morgen, morgen, morgen und nerv nicht und raus. Dann kriegt er so eine Anfälle. Und die Ärzte, die wissen auch nicht mehr weiter. Also er ist austherapiert. Die haben alles probiert, alles gemacht. Mhm. Also für die Krankenkasse ist er austherapiert und die warten nur auf die Dinge, die da kommen. Aber ne? Gabi, und das bewältigst du ganz alleine? Ja. Wieso kriegst du keine pflegerische Unterstützung? Bekomme ich, aber mein Sohn lässt keinen rein. Ach so, so meinst du das. Das heißt, ja. Der kämen schon Leute, aber er lässt keinen rein, er lässt nur dich rein, und aber dich macht er auch seelisch fertig. Was wäre denn, wenn du nicht mehr kannst, was dann? Das habe ich ihn auch schon mal gefragt, der ist ja sehr intelligent, und hat er gesagt, ich kriege dich dazu, dass du mich so lange pflegst, bis ich nicht mehr da bin. Ja gut, aber wenn du nicht mehr könntest, was dann? Ich kann ja schon fast nicht mehr, das ist ja das Problem. Okay, aber wenn du nicht mehr kannst, was dann? Ja, dann, da hat er gesagt, dann kriegt er einen Anfall oder wie auch immer. Und wenn er Anfälle kriegt, da habe ich immer Angst, dass er dann wirklich stirbt. Ne? Ich stelle mir gerade die Situation wirklich extrem bedrückend und gruselig vor. Der arme Mensch liegt den ganzen Tag in seiner Wohnung fast im Dunkeln. Ja. Er ist schwer behindert, er ist schwer krank, er kann selbst nichts machen. Er liegt immer im Bett. Ja. Du machst ihn auch sauber, er kann nicht zur Toilette gehen. Nee. Das heißt, du windelst ihn. Zum Teil. Was heißt ich versuche ihn dann immer umzusetzen und dann in so einem Stuhl reinzusetzen. Mhm, okay. Aber ich kann ihn ja kaum noch anfassen, weil ihm alles wehtut. Also ich habe einen Antrag gestellt auf Morphium. Also jedes Mal, wenn er ins Krankenhaus geht, der kriegt da so eine Immunglobulin-Therapie. Mhm. Die muss er alle 4 Wochen machen. Da wird auch sofort alles dunkel gemacht. Und da kriegt er Morphium für seine Schmerzen. Mhm. Er ist aber sobald er rauskommt, dann ist wieder nichts mehr. Mhm. Er ist nochmal gefragt oder nochmal klargestellt, psychisch völlig klar. Ja. Ich finde es unglaublich. Ich finde es für ihn eine unerträgliche Situation, aber für dich eben auch. Aber ich denke mir, dass er das gar nicht so meint. Wenn er dich so anschimpft, wird das nicht so meinen, weil er natürlich das aus seiner schlimmen Situation heraus so sagt. Mhm. Aber wie löst man das Ganze? Du sagst, du kannst fast nicht mehr. Nee. Wie geht es dir denn gesundheitlich? Schlecht. Psychisch schlecht. Also ich nehme schon Beruhigungsmittel, Diazepam nehme ich. Ich bin nur auf Absprung. Soziale Kontakte gleich null, weil ich keine Verabredung tätigen kann, weil dann immer was dazwischen kommt und er spürt das auch. Wie oft bist du denn bei ihm in der Wohnung? Na, ich bin praktisch, ich bin jetzt auch da. Ach, du bist jetzt auch da? Ja, ja. Und er hört dir zu, während du sprichst? Ja. Ist ihm das denn recht, dass du... Nein. Telefonieren ist gleich null, darf ich nicht, aber er hält sich jetzt bedeckt, aber wenn ich jetzt aufhöre, dann geht es wieder los, das Theater, wie ich dazu komme, anderen Leuten von unserer Situation zu erzählen. Mhm. Du bist jetzt, wir haben tiefe Nacht, du bist jetzt dort. Wann gehst du denn zurück in dein Zimmer? Du wohnst in einem Seniorenheim, sagst du. Wann gehst du selbst dahin? Ja, wenn er schläft, dann weiß ich ungefähr, wie lange er schläft, und dann bin ich wieder da. Mhm. Gabi, ich sag dir als Außenstehender, als jemand, der jetzt auch gar keine Ahnung hat von der Erkrankung und allem, was damit zu tun hat, das sagt der gesunde Menschenverstand, dass das nicht so weitergeht, was ihr da macht. Dass du dringend Hilfe brauchst und dass er auch auf eine gewisse Hilfe eingehen muss, Denn über kurz oder lang wird ihm das ja widerfahren, dass du nicht mehr kannst. Es müssen andere Leute mit in diesen komplizierten Fall einbezogen werden. Und solange du noch da bist und das führen kannst, ist das für ihn tausendmal besser, als wenn du schlagartig nicht mehr da wärst. Verstehst du, wie ich meine? Ja, ja, klar, ja, klar. Ja, deswegen langsam ranführen. Genau, ja, ganz genau. Genau so meine ich. Und das müsst ihr, das musst du forcieren. Ihm ist damit nicht gedient, wenn du plötzlich komplett zusammenbrichst und gar nichts mehr machen kannst. Ja, das ist immer einfacher gesagt. Ich weiß, Gabi. Nein, ich habe auch ein schlechtes Gewissen. Ich hatte damals 28,5 Jahre eine Kneipe, habe auch getrunken und irgendwie, ja, kam dann der Knall und dann habe ich innerhalb, ja, von jetzt auf gleich aufgehört zu trinken. Und jetzt bin ich seit 17 Jahren trocken und das hält er mir immer vor, dass ich eine Kneipe hatte, gesoffen habe, auf Deutsch gesagt. Das heißt, er hat dich als Kind als besoffene Frau oft erlebt, als Jugendlicher. Ja. Ja. Und da willst du einiges gut machen. Das ist ja auch richtig so und es ehrt dich ja auch. Aber gut machen heißt nicht, darf nicht heißen, dass man sich zerstört. Mhm. Weil da dienst du nicht dir mit und ihm schon gar nicht. Mhm. Liebe Gabi, ich möchte, dass wir uns im Hintergrund noch mal ein bisschen mehr schlauer machen über dich und deinen Fall. Dürfen wir dich gleich noch mal anrufen? Ja. Geht das? Natürlich. Gut. Klar. Dann werden wir das gleich mal machen und wir überlegen mal noch, was wir dir konkrete, gezielte Maßnahmen vorschlagen können. Hab vielen also Dank. Ich wünsche von ganzem Herzen, dass da eine Lösung gefunden wird und dass dir und deinem Sohn ein wenig zumindest geholfen werden kann. Alles Gute von Herzen. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Vielen Dank, Domian. Sehr gerne, Gabi. Auf Wiederhören. Ja. Tschüss. So, und hier geht's weiter mit dem Christian. Christian ist 59. Guten Morgen, Christian. Ja, guten Morgen, Domian. Lieber Christian, guten Morgen. Um was geht's bei dir? Ich wollte erst mal fragen, hörst du mich gut? Ich höre dich wunderbar, ja. Prima. Hörst du mich nicht? Nein, doch, ich höre dich auch gut. Ich habe nur den Lautsprecher an, weil das für meinen Kopf, für meine Ohren besser ist. Ja. Und manchmal ist da ja Rückkopplung, aber wenn das nicht der Fall ist, nee, dann ist gut. Ja, alles sehr gut. Also das ist eines der Themen, dass ich irgendwie gemerkt habe, ich bin irgendwie hochsensibel, bin ich, glaube ich, mein ganzes Leben schon gewesen. Und ich bin jetzt berentet, weil ich erschöpft war und nicht mehr arbeiten konnte, keine Ausdauer mehr hatte, ständig Kopfschmerzen. Und jetzt dreht sich mein Leben seit ein paar Jahren im Kreise und es findet keine richtige Entwicklung statt, im Sinne, dass sich die Situation verändert. Ich bin, ich bin praktisch irgendwie Erwerbsunfähigkeitsrentner, habe 557 Euro Rente, weil ich viel nur Teilzeit gearbeitet habe aus familiären Gründen. Und komme damit auch erstmal zurecht, habe aber keine eigene Wohnung und wüsste im Moment auch gar nicht, wo ich die nehmen sollte. Wo wohnst du denn? Ja, also mein Wohnsitz ist bei Wolfenbüttel. Jetzt gerade bin ich in der Nähe von Bielefeld, nee, in Borkholzauer. Ich meine jetzt gar nicht die Stadt, sondern wenn du keine eigene Wohnung hast, wo wohnst du, bei wem wohnst du? Ich bin bei Freunden zu Besuch. Also manchmal passe ich auf eine Wohnung auf, wo jemand verreist ist. Aber meistens bin ich da, auch wenn Menschen da sind. Also bei Freunden aus früheren Jahren, also alte, gute Freunde besuche ich. Manchmal besuche ich meine Tochter, wenn die meine Hilfe braucht. Wie lange bist du denn schon wohnungslos? Man kann eigentlich sagen, seit 3 Jahren. Also, oder seit, ich muss jetzt ausrechnen, so ungefähr 3 Jahre. Also meiner letzten Arbeit habe ich einem Freund mit einer Behinderung geholfen und bin mit dem rumgereist und habe auch bei ihm gewohnt. Und die Geschichte davor ist eigentlich, bin ich seit der Trennung von meiner Ex-Frau bin ich entwurzelt, weil wir hatten ein gemeinsames Haus, da habe ich ganz viel dran gearbeitet. Und dann kam durch die Trennung, kam parallel auch eine berufliche Erschöpfung und ich habe gemerkt, durch das Alleinewohnen, als ich aus dem Haus ausgezogen bin, sind irgendwie Kindheitstraumata wieder aufgesprochen, so von Einsamkeit, dass ich mich als Kind schon immer verloren gefühlt habe, in der Familie Angst vor Schlägen und davor hatte, ins Heim geschickt zu werden. Und das ist alles wieder aufgebrochen. Das hat sich zwar abgemildert, also dass ich jetzt nicht mehr so ganz... Wir wollen mal eins nach dem anderen machen, sonst wird das ja alles so kompliziert. Ich habe das immer noch nicht verstanden, warum du dann diese Wohnung, dieses Haus aufgegeben hast. Du meinst damals mit meiner Ex-Frau? Zum Beispiel, wenn das deine letzte Wohnung war, dieses Haus. Warum wohnst du da? Ich hab danach noch 3 Jahre eine Wohnung für mich alleine gehabt. Aber gut, da hab ich gemerkt, warum hast du diese Wohnung aufgegeben? diese Wohnung habe ich aufgegeben, weil ich dann zu dem Freund gezogen bin, weil ich für ihn gearbeitet habe. Und wir haben praktisch zusammen gewohnt in unserer Mini-WG. Mhm. Und dann hat sich das aufgelöst, weil ich dann erschöpft war. Ich konnte die Arbeit nicht mehr machen. Er hatte andere Pläne wie ich. Und dann bin ich in ein Gästehaus gezogen, wo Freunde wohnten, auf einem Rittergut. Da wohnen Freunde von mir und dann habe ich immer in dem Gästehaus gewohnt, wenn ich da war, aber gleichzeitig fühlte ich mich da oft irgendwie so nutzlos, ohne Aufgabe, ohne. Und deswegen bin ich dann rumgereist, zum Beispiel bei Freunden, die kleine Kinder haben, habe ich denen geholfen, im Haushalt was zu machen und auch, dass ich irgendwie. Also bist du ein ruheloser Mensch, der mal da ist. Was ich auch noch nicht richtig verstanden habe, ist, warum du jetzt in der Frührente bist, Erwerbslosenzuwendung bekommst du. Oder wie nennt man das genau? Erwerbsminderungsrente. So, Erwerbsminderungsrente. Warum kriegst du die? Weil ich gemerkt habe, dass ich irgendwie, ich habe keine Ausdauer. Ich war ständig erschöpft. Ich konnte mich alle paar Stunden hinlegen und eine Stunde Pause machen. Also ich konnte der Belastung von Stress und von der Berufstätigkeit war ich nicht mehr gewachsen. Was hast du denn beruflich gemacht hauptsächlich? Ich war Sozialarbeiter gewesen, habe in meinem Leben verschiedene Tätigkeiten gemacht. Ich habe das auch mal gerne gemacht, weil es gab mir Lebenssinn, also für andere mich zu engagieren und wie soll man sagen, zu helfen. Aber nun ist das ja auch ein Beruf, der wirklich sehr viel an einem zehrt und sehr viel Kraft absorbiert. Und du bist 59, das kann ja schon sein, dass du ausgebrannt bist durch all die Jahre der Tätigkeit. So fühle ich mich auch. Das Paradox ist aber, dass ich irgendwie mental sehr fit bin und rege bin. Und das sozusagen, da ist eine riesen Diskrepanz. Also zwischen dem, was ich sozusagen mental denken kann und wie ich die ganze Welt verfolge und egal, ob ich jetzt Fernsehen gucke, ob ich mit Leuten rede und gleichzeitig sozusagen, dass mein Körper da nicht mehr mitmacht. Und manchmal frage ich mich, spielt da noch eine seelische Komponente eine Rolle? Genau, das wollte ich gerade fragen. Bist du in einer psychosomatischen, psychotherapeutischen Behandlung? Jetzt aktuell nicht. Also ich bin nach dem Burnout, habe ich nochmal mit meinem ehemaligen Therapeuten also ein paar Stunden gemacht, um das ein bisschen zu verarbeiten. Und dann bin ich ja erstmal auf Reisen viel gewesen. Mhm. Und ich merke sozusagen, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Also ich habe nach einem Jahr, wo ich krank war, habe ich eine Reha gemacht. Mhm. Und in dieser Reha habe ich gemerkt, irgendwie, die können mir nicht helfen. Das Einzige, die einzige Hilfe war, dass dann klar war, ich kann nicht mehr arbeiten. Und dann haben sie mir halt das Gutachten gegeben, dass ich halt irgendwie nicht mehr arbeiten kann. Weswegen, und dann habe ich versucht, Weswegen rufst du mich eigentlich heute an? Ich glaube, ich habe so einen Wunsch oder eine Hoffnung, dass es vielleicht irgendwas, ich weiß nicht, was wie ein Wunder gibt oder auch was wie, wo ich nicht dran gedacht habe, dass ich da irgendwie rauskomme aus dem, ich meine, ich sterbe ja nicht, ich kann überleben, aber es dreht sich im Kreis und ich komme irgendwie nicht wirklich weiter mit meinem Leben. Ich kann diese traumatischen Sachen nicht wirklich verarbeiten und ich komme auch nicht irgendwie verstehe. Auf... Verstehe. Also, du hast jetzt ein paar Mal schon das Stichwort fallen lassen, die traumatischen Sachen von früher. Was war denn da so traumatisch? Also... Ich bin mittlerweile nicht mehr ganz sicher, ob ich so viel Prügel bekommen habe, wie ich das gefühlsmäßig erlebe. Aber auf jeden Fall war meine Kindheit, habe ich in Angst gelebt. Also ich war ein Einzelgänger, ich hatte keine Freunde und habe in so einer Situation von Angst gelebt, dass irgendwie was passieren könnte. Entweder, dass ich ins Heim geschickt werde oder dass ich wieder Prügel kriege, wenn ich irgendwas falsch mache. Und habe mich dann halt in so eine Welt von Büchern und meinen intellektuellen Fähigkeiten ausgebildet. Prügel von beiden Elternteilen? Ja, also faktisch war es mehr von der Mutter, weil mein Vater hat viel gearbeitet, aber der war halt die Autorität im Hintergrund, falls meine Mutter nicht mehr weiter wusste so. Aber Christian, das schreit ja geradezu danach, dass du wirklich dich sehr intensiv psychoanalytisch, psychotherapeutisch behandeln lassen musst, damit du kapierst, was da los ist mit dir, weswegen du jetzt so bist, wie du bist. Ich wundere mich, dass du das noch nicht gemacht hast. Das Paradox für mich ist, dass ich irgendwie, also dass mir manchmal die Energie überhaupt fehlt. Also ich habe Anläufe genommen und wollte zum Beispiel nach Heiligenfeld in eine Klinik gehen, dann hat man ein halbes Jahr oder länger Wartezeit. Und ich merke, das ist für mich schon so abschreckend, dass ich das dann aufgebe. Dann bin ich halt in die Klinik gegangen, die mir damals der Psychologe empfohlen hatte, die einfach von der Rentenversicherung ist, wo aber nichts Besonderes passiert ist, sondern die einfach die Fälle verwaltet haben, wenn man es mal so irgendwie kritisch ausdrückt. Und Da ist irgendwie, da ist in mir eine Schwankung. Also ich komme mir manchmal vor, meine Tante war manisch-depressiv. Also ich bin jetzt nicht manisch-depressiv, aber in so einer leichten Form merke ich, wenn es mir einigermaßen gut geht, habe ich die Hoffnung, dass das Leben irgendwie das sozusagen der Kelch an mir vorübergeht. Und wenn es mir schlecht geht, fehlt mir die Energie, das richtig irgendwie in Angriff zu nehmen. Okay. Das heißt, du bekommst jetzt von uns eine Beratung im Hintergrund, welche Therapieform, welche Art der Anwendung wahrscheinlich für dich die beste ist. Und wie und wo du dir das holen kannst. Das können wir dir an die Hand geben. Das würde mich auch, ja. Das Organisieren und die Wege leiten, das musst du natürlich selbst. Wir können ja nur hier immer die Info und Kurzhilfe geben. Aber das musst du machen, Christian. Sonst trittst du auf der Stelle. Sonst wirst du immer wieder dasselbe sagen, was du mir gerade erzählt hast, auch noch in einem Jahr. Du musst auch dann die Energie aufbringen, das dann zu machen, dahin zu gehen, das durchzuziehen. In der Hoffnung, dass du mehr Aufschluss über dich erlangst und vielleicht dann auch ein anderes Leben führen kannst. Ja, du hast recht. Also ich merke, irgendwie, ich hoffe, dass das ein Puzzleteil von euch kommt, was ich bislang übersehen habe oder was, wo mir die Energie fehlte, irgendwie das in Angriff zu nehmen. Also das machen wir sehr gerne. Dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von der Heike, meiner Psychologin, die heute Nacht hier arbeitet, zurückgerufen. Und die wird dich beraten. Ja, gut. Herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Christian, du musst auflegen und wartest, bis die Heike sich meldet. Okay, werde ich machen. Und ich danke dir ganz herzlich. Sehr gerne und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Ciao, danke schön. Tschüss. Niemand ruft zum Reformationstag an. Das ist ja schon bezeichnend. Interessiert euch dieser Tag, der hinter uns lag? Wisst ihr, was es damit auf sich hat? Oder was denkt ihr, was es damit auf sich hat mit dem 31. Oktober und dem Reformationstag und diesem Luther? Was denkt ihr? 0800 220 50 50. Hier ist Olli. Olli ist 41. Guten Morgen. Guten Morgen, Florian. Hallo Olli. Also ich will dich ja nicht gleich hängen lassen, deswegen mal kurz meine Gedanken zum Reformationstag. Ich bin leider Atheist. Also von daher interessiert mich das leider nicht so wirklich. Soweit ich das noch in Erinnerung habe, ging es irgendwie um die Anschläge von Luthers Thesen an die Tür. Mhm. Glaube ich zumindest. Ja, in Wittenberg vor 500 Jahren. Genau. Ja. Genau. Ja. Kannst du den Hörer irgendwie ein bisschen anders halten, Olli? Du klingst sehr dosig und. So besser? Schon ein Tick besser, ja, genau. Ja, ja, ja. Okay. Ja. Alles klar. Also, darum. Ein Atheist, der sich nicht so sehr dafür interessiert, wobei das ja eine große politische Wirkung hatte auch und nicht nur eine religiös-spirituelle Wirkung, was Luther damals gemacht hat. Vielleicht wäre unser Land und wären wir alle nicht so, wenn es Luther damals nicht gegeben hätte. Ja, gut, aber das ist dann wieder die ganzheitliche Frage, muss man immer in der Vergangenheit leben? Mhm, irgendwann muss man auch mal nach vorne schauen und nicht immer nur das Vergangene loben, sondern auch mal irgendwann anfangen, wirklich sukzessive nach vorne was aufzubauen. Mhm. Und ich finde, gerade wir Deutschen leben viel zu viel in der Vergangenheit. Okay, aber das ist auch gar nicht dein Thema. Du rufst wegen etwas ganz anderem an. Das war wirklich nicht das Thema. Ja. Was mich zum Anrufen bewogen hat, war der junge Mann am Anfang, der da wirklich mit seiner seltenen Krankheit den Mut hatte, da so in die Öffentlichkeit zu gehen. Mhm. Da habe ich mir gedacht, da ich auch an der Hautkrankheit leide, die verbreiter ist, als man denken mag, nämlich Akne inversa. Mhm. Das ist wirklich eine fiese Krankheit. Das ist eine schwere Akneerkrankung mit beschreib du sie, wie sie sich äußert. Okay. Ich versuche es jetzt mal nicht ganz so eklig darzustellen. Doch, stell es so dar, wie es ist, damit man weiß, um was es geht. Also, die äußert sich vor allen Dingen in Hautfalten, also sprich unter den Armen, in den Achseln und in einem Teambereich vorwiegend. Mhm. Bei Frauen auch unter den Brüsten. Es fängt immer sehr, sehr langsam an mit Pickeln meistens. Also es ist meistens immer nur ein Pickeln, entwickelt sich da meistens zu Abszessen. Mhm. Wie groß werden diese Abszesse? Ich hatte schon bis Eiergröße. Und die sind dann gefüllt wahrscheinlich mit Eiter? Richtig, genau, mit Eiter und Blut. Und wie kriegt man diese Abszesse dann wieder weg? Gar nicht. Das ist ja das Fiese an der Krankheit. Also das Positivste erstmal ist, die gehen irgendwann hoffentlich auf. im schlimmsten Fall muss man zum Arzt und die öffnen lassen. Mhm. Schmerzen die? Die Schmerzen, also wenn selbst Frauen Schmerztabletten nehmen, die schon Kinder geboren haben, dann kannst du dir in etwa vorstellen, wie schmerzhaft die sind. Bei uns Männern, behaupte ich sogar mal, sind die noch ein bisschen schmerzhafter, wenn sie an den falschen Stellen sitzen. Mhm. Wie viel von diesen Eitergeschwüren hat man denn dann auf einmal zum Beispiel? Das ist unterschiedlich. Also das hängt dann auch so ein bisschen vom Schweregrad ab. Ich habe relativ schweren Schweregrad zum Beispiel. Ich habe unter den Achseln zwei, die zwar offen sind, aber trotzdem Schmerzen, weil das Gewebe drumherum entzündet ist. Mhm. Dann hat man im Genitalbereich noch ein paar, die ist dann unmöglich mal. Also ich kann zum Beispiel momentan gerade mal 3 Stunden am Tag, wenn es hochkommt, sitzen. Mhm. Obwohl die offen sind. Also die sind nicht mal. Aber offen heißt doch, das stelle ich mir dann noch schlimmer vor, dass die nässen ständig, da kommen ständig Eiter aus. Genau. Das heißt, du musst ständig die Unterwäsche wechseln oder Verbände anlegen oder wie richtig. Machst du? Mhm. Richtig, genau. Wie lange hast du das schon? Ich habe das bekommen und das ist vielleicht auch ein bisschen der Grund, wo ich ein bisschen vorwarnen möchte, auch die anderen Zuhörer und Zuschauer. Ich habe das seit meinem 32., also seit 8 Jahren. Mhm. Und bei mir hat es tatsächlich angefangen, als ich angefangen habe, mich intim glatt zu rasieren, also an den Stellen glatt zu rasieren. Ja, da gibt es viele, viele Warnungen mittlerweile von Ärzten, dass diese glatte Intimrasur sehr viele Krankheiten freisetzen kann oder auslösen kann auch. Ja, das reicht einfach irgendwo eine kleine Verletzung beim Rasieren und dann ein Bakterium, liegt aus der Nase oder sonst irgendwie, wie es da hinkommt durch die Hände und zack, kann sich da was entzünden. Das mag nicht immer gleich zu so einem Ausbruch führen, aber es kann. Es kann, genau. Und das ist genauso wie, wenn man sich glatt rasiert, kann es auch passieren, dass man hinterher, das hat wahrscheinlich schon fast jeder Mann gehabt, ein eingewachsenes Härchen hatte oder irgendwas. Und auch das kann dann wieder der Auslöser sein. Mhm. Weil wenn sich dieser Herd einmal gebildet hat, setzt er sich unter der Haut wie ein Fuchsbau fort. Was kann man gegen diesen Herd, sind das eigentlich Viren? Ich habe keine Bakterien, glaube ich, sind sie eher. Okay, was auch immer es ist, was kann man dagegen tun? Viel. Also es gibt, das Problem ist, also die Krankheit ist wirklich, das ist eine Autoimmunkrankheit, die ist unerforscht. Also noch relativ unerforscht, die ist bisher noch unheilbar. Es gibt von den Ärzten zig Vorschläge von jedem und anderen. Mhm. Es gibt auch wenn man bei uns im Forum liest, bei Facebook, kann ja auch nur Betroffenen raten, sich da mal anzumelden. Mhm. Du sagst jetzt viel, was heißt das? Was kann man machen? Kann man Medikamente nehmen? Zähl mal auf, was man machen kann. Du kannst Salben nehmen, du kannst dir einschwören auf Salben, die helfen bei denen, die helfen aber wieder bei anderen. Mhm. Es gibt Antibiotikatherapien, die entstehen aber richtigerweise die meisten Leute eher skeptisch gegenüber. Mhm. Weil wenn du einmal so eine 3-wöchige Antibiotikatherapie gemacht hast, dann ist hinterher schwierig dann, wenn du da mal wirklich eine große OP hattest. Klar, genau. Dass die dann auch wieder anschlägt. Und man kann sie aufschneiden lassen, wie du gerade gesagt hast. Man kann sie rausschneiden lassen. Also grundsätzlich ist es so, dass kleinere Abszesse manchmal oder meistens wieder von selbst verheilen. Mhm. Dann hat man zwar eine härtere Narbengewebe oder so, aber dann verheilt es. Bei großflächigen, wie bei mir zum Beispiel, oder unter den Achseln meistens, ist es häufig der Fall, dass die wirklich großflächig weggeschnitten werden. Mhm. Wie viel Mal warst du schon beim Chirurgen und hast dich... Unterm Arm, also unter der Achsel 3-mal und im Teambereich eine Komplettsanierung. Und das sind wirklich Leute, das sind Schmerzen, die natürlich kennen. Das glaube ich. Olli, das hast du mit 32 Jahren bekommen. Jetzt bist du 41. Wie sehr hat diese Krankheit dein Leben verändert? Ja, komplett. Also ich bin wieder arbeitsfähig. Mein Sozialleben ist im Eimer. Dein Sexleben wahrscheinlich auch? Ja, das existiert quasi nicht. Mhm. Ist aber logisch. Also das ist sozial dermaßen einschränkend. Und du hast natürlich auch dieses Schamgefühl. Mhm. Das ist dann irgendwie... Wieso, wenn ich kurz unterbrechen darf, wieso kannst du nicht arbeiten? Ja, wie gesagt, ich kann nicht mal 3 Stunden am Tag sitzen. Weißt du, zu weh, ja klar, natürlich. Ja. Wenn man nicht sitzen kann, was hast du vorher beruflich gemacht? Maurer. Ah ja, okay, dann geht's natürlich gar nicht. Wenn das eine Sitzenberufe sind ja fast noch schlimmer. Wenn du nicht sitzen kannst, was machst du denn dann? Stehen? Ist es beim Stehen weniger schmerzhaft? Naja, ja, natürlich, in der Regel schon, aber man kann ja nicht den ganzen Tag stehen. Mhm. Schon gar nicht, wenn man dann quasi ans Zuhause gefesselt ist. Mhm. Also du liegst dann meistens auf der Couch oder irgendwo. Das heißt, Beruf verloren, kein Sexleben, soziale Kontakte eingeschlafen, weil man sich auch, wenn man sich dafür auch schämt, weil man denkt, die Leute ekeln sich vor einem. Ja. Ja. Ja, du, das sind ja so eine Sachen, die sagt man jetzt auch nicht, deswegen gesagt, war ich so beeindruckt von dem jungen Mann am Anfang. Man geht ja nicht zu seinen Freunden, sagt, hör mal, ich alter da aus bestimmten Stellen, deswegen kann ich jetzt nicht irgendwie mit auf Party kommen oder irgendwas. Also das schränkt schon extrem ein. Von was lebst du? Hartz IV. Wie kommst du damit klar? Wenig, weil das Problem kommt dann noch dazu, dass so eine OP auch auf die Geldbörse geht. Ja, die OP musst du auch noch Zusatz... Ja, bezahlt der pro Tag Krankenkosten 10 Euro. Ja, klar. Wenn der Pflegedienst, der du brauchst, wenn du zum Beispiel eine Intimsanierung hast, dann brauchst du einen Pflegedienst, der für dich das abbindet und alles täglich. Mhm. Also das kannst du dauerhaft nicht alleine machen. Dann kommen die Verbandskosten dazu und die sind nicht unerheblich. Mhm. Also das läppert sich schon. Ich verstehe. Schmerztabletten etc. Du sagst gerade Intim-Komplettsanierung. Was habe ich mir genau darunter vorzustellen? Na, du kennst doch die Falte, ich sag's jetzt einfach mal zwischen, wo die Oberschenkel zum Sack gehen. Mhm. Also genau diese Falte. Auf beiden Seiten wurde bei mir zum Beispiel vorletztes Jahr, musst du dir vorstellen, 20 Zentimeter bis zum Damm runter. Oh. Komplett weggeschnitten und wurden dann auch wieder zugetackert. Und dann auch so ein eigroßes Stück noch vom Bodensack, also von der Haut vom Bodensack noch. Du hast gerade zu Recht gesagt, das sind Schmerzen, die kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wenn man sie noch nicht hatte. Nee, definitiv nicht. Wie lange dauert das, bis sich das dann wieder erholt hat und geheilt ist? Also das Schlimmste war die Zeit, in der die Nähte noch drin waren. Ich habe es nicht verstanden. Die Zeit in der? In der die Nähte noch drin waren. Die Nieten drin waren. Mhm. Und wenn die Nähte dann draus waren, dann ging es schon etwas besser. Aber die komplette Heilung, bis wirklich alles zugewachsen war, waren fast 6 Monate. Und dann hat man die Angst, das kann in ein paar Wochen dann wieder was Neues kommen. Genau. Also es gibt verschiedene Erfahrungsberichte. Beim einen dauert es ein paar Jahre, bis was wiederkommt, in der Regel. Aber bei den meisten, die es dann schon extrem hatten, dann auch wieder relativ schnell. Wie lange hat es bei dir gedauert, bis es wieder kam? 3 Monate später kam schon wieder. Das ist doch unglaublich frustrierend, wenn man so eine Tortur über sich hat ergehen lassen und dann geht's wieder los. Ich bin auch wie die meisten Patienten, also ich vermute mal die meisten Patienten, so was ich gelesen habe, auch depressiv, deswegen medikamentös in Behandlung, weil irgendwann macht der Kopf da nicht mehr. Bist du oft auch einsam und alleine? Ja, schon manchmal. Ich muss aber dazu sagen, dass ich nicht so der Menschenfreund bin. Also ich bin eher dann doch so der dann lieber für sich alleine ist. Vielleicht auch resultierend aus der Krankheit, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich bin dann doch schon so eher der lieber seine Ruhe hat. Und da jetzt nicht so unbedingt immer jeden Tag den Trubel braucht oder unbedingt immer Freunde um sich rum. Ja. Das ist aber dann halt ärgerlich, wenn die Freunde kommen und du kannst da nichts mit denen machen. Also das ist schon. Lieber Olli, ich danke dir auch, dass du angerufen hast und so offen über so eine Krankheit gesprochen hast. Da hast du recht, da spricht man nicht gerne drüber. Aber ich weiß, dass das viele Leute betrifft und insofern ist es gut, dass du angerufen hast. Wenn du möchtest, können wir uns gleich auch nochmal bei dir melden. Na klar. Das machen wir gerne, Olli, und dann wünsche ich dir alles Gute. Du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal zurück. Alles klar. Alles Gute, Olli. Tschüss. Ciao. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, morgen sind wir nicht da. Da ist Feiertag in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Aber von Mittwoch auf Donnerstag sind wir wieder da und da heißt unser Thema Blaulicht. Und ich möchte mich gerne mit euch über Arbeiten von Leuten unterhalten, die im Blaulicht arbeiten. Bis morgen.